SRF Virus. SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Musik aus Prag, Techno aus Valencia und ein äußerst spaciger Sound aus Lausanne. Das und noch vieles mehr erwartet in den nächsten 3 Stunden auf SRF Virus. Und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst Mental X Electronic, dieses wöchentliche Dance Urban Elektronika Magazin. Und heute, ganz frei zusammengefasst, nach A Several Resurrection. Warum wiederbeleben, wiedergeburt? Naja, weil der Typ, der den Techno-Sound heute so beisteuert, nämlich aus Valencia, das ist der Massioplex. Und noch bevor er riesige Erfolge im Deep House-Sektor eben als Massioplex hatte, hat er sich mit seinem Techno-Alter Ego nämlich als Matrix benannt. Das alte Ego hat er eingestellt, also mal so ein bisschen eingefroren. Und jetzt packt er es wieder aus, hat ein neues Label gegründet und hey, Matrix kracht einfach nach wie vor noch. Several Definitions aus Lausanne kennen wir natürlich bestens. Der hat jetzt sein allererstes Solo-Album am Start gebracht und der Several Definitions, spricht der Jeremy, der packt keine kleinen Brötchen. Nein, auf Stil von Talent beim Oliver Kolecki hat er das Album rausgebracht und er ist riesig stolz. Zu Recht, das Album ist wirklich der Hammer. Die besten Tracks davon, die hörst du heute. Und anfangen, die wir mit einer extrem schönen, sehr, sehr feinen Hausscheibe, und zwar von Ressa und Yoko O. Und heißt heute sie Eugen. Schön, dass ich mit. Viel Spaß. SRF Virus. Essential Tune. Die heutige Sendung ist nicht einmal 10 Minuten alt. Das ist also immer beim ersten Essential Tune. Aber da haben wir auch einen Produzenten, der wirklich etwas auf dem Kasten hat. Als Teenager, und das ist so Ende 80er Jahre, hat Kevin Jost House Music entdeckt oder zumindest so die ersten Gehversuche von der House Music. Dem Genre ist im Großen und Ganzen bis heute treu geblieben. Aber als klassischer House-DJ kannst du nicht bezeichnen. Und darum, wer zum Teufel ist Kevin Jost? Zum ersten Mal habe ich etwas von ihm gehört. Und zwar, das war auf Lost and Found im Guy J. Sein Label, das müsste irgendwie vor 4-5 Jahren gewesen sein. Wo mich aber heute mit seinem neuen Release befasst habe, habe ich mal gesehen, allein auf den gängigen Download Shops bekommst du über 1500 Releases von ihm. Also der Typ hat wirklich etwas auf dem Kasten, aber irgendwie ist er extrem zurückhaltend, macht keine Werbung und spielt auch die ganzen Underground-Management-Spiele nicht mit. Sondern gibt sehr gezielt Tracks raus, wie zum Beispiel das. Das kommt bei der Anja Schneider und zwar auf Mobile raus. Das ist der Kevin Jost und zwar mit Chant the Night. Grossartig. letzten Freitag hat er den Track exklusiv und zum ersten Mal vorgestellt. Produziert hat ihn Amy DB. Das ist der Reverend, der fantastische Stan Kalev und der Martin Caspi haben den Remix gemacht. Und das Geilste, gestern ist er jetzt schlussendlich rausgekommen. Nochmal ein Grund mehr, die grossartige Scheibe nochmal in Rotation zu nehmen. This is Massive. We'll be right back. Oder einfach eine weitere Scheibe auf dem Guy J, seinem Lost and Found Label. Und ich frage mich stellenweise schon, von wo findet er immer diese Act? Weil vom Marino-Kanal habe ich im Moment gar nicht auf dem Schirm. Und plötzlich bringt er eine EP raus, drei Tracks sind. Vorher hast du schon einen gehört, und zwar All the Right Endings und das The Endless Fall. Wirklich richtig richtig gut. Hintergrundinfos zu der heutigen Show mit dem Thema Several Resurrections. Im Feature steht unter anderem Matrick, der wieder retour kommt. Matrick ist natürlich der Massioplex, dann der House-DJ namens Kevin Jost aus Prag und der Several Definition aus Lausanne. Das noch vieles mehr findest du auf srf.ch/mentlex. Da ist es also, das brandneue Album vom Berliner Musiker, nämlich Ein Musik. Das hier ist ein Track vom neuen Album namens Nordkap. Und das kommt natürlich selbstverständlich auf seinem eigenen Label raus. Und wie heisst das? Denk. Natürlich, Ein Musiker macht irgendwie auch Sinn, oder? Ein Musik gehört ebenfalls so zu dieser neuen Generation Berliner DJs und Produzenten. Sie setzen vermehrt wieder ein bisschen auf melodische Sounds. Gut, in Berlin hast du das eigentlich schon immer gehabt, vor allem Anfangs 90er Jahre. Damals, wo das ganze Trance-Ding angefangen hat, haben natürlich DJs wie zum Beispiel Kid Paul und Paul van Dyk eine wesentlich tragende Rolle gespielt in den letzten Jahren. Sind wir aber mit dem Berliner Sound so klassisch in der minimalistischen Deep House oder halt dann wirklich in der Bratsche Hardy Bandclock Berghain Techno reingegangen. Das da finde ich ist eine fantastische Kombination aus allem, was bis jetzt in der Stadt so in den letzten 30 Jahren Techno basiert ist. Das ist Ein Musik mit Nordkap brandneu. Thank you. Mental X. Sounds so sexy. This is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Und aber auch das ist nochmal eine Scheibe von einer Musik von seinem neuen Album, und zwar Mayhem. Natürlich brandneu auf seinem eigenen Label, ein Musiker. Und ist das zu viele Informationen in zu kompakter Zeit gesehen? Gehst du einfach auf www.srf.ch/mentalx, kann nach der Sendung findest du Playlisten und selbstverständlich auch ab jetzt oben noch die heutige Sendung zum gratis Downloaden. Download findest du natürlich auch auf iTunes, einfach Mentalx eingeben und schon hast du mich unterwegs. Schadenfreude. die oft beschriebene russische Melancholie und ich liebe sie. Gut, ich bin ein riesiger Supporter von russischen Techno- und House-Sounds und das seit Jahren. Und auch der Typ hier, der das produziert hat, spricht Sergei Schwarz. Der hat auch schon der eine oder andere wirkliche Killer-Tune abgeliefert. Das hier ist seine Comedy, heisst wie zum Party, wo sie rauskommt. Kein Plan. Aber wir finden Playlisten. Die findest du auf srf.ch/manflix. Teile haben. Aber hey, 3 Jahre lang. Also, das ist aus Ungarn und hat genauer gesagt aus Budapest vom Christian Kay. Die Stück heisst Pantora und ist eben eigentlich schon vor über 2,5-3 Jahren rausgekommen. Ich habe damals Promo gekriegt und habe es gelesen von da. Unglaublicher Track, aber es hat diverse Digitalisierungsfehler drin. Dann habe ich ihm schnell ein E-Mail geschrieben und nie etwas gehört, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist, weil er ist ein sehr professioneller Produzent. Jetzt, genau gestern, schreibt er mir zurück und findet, es ist in meinen Spam-Ordner gekommen, da hast du die Master-Version. Also, jetzt läuft sie. Es ist KD und Pandora. das auch so massiv ist. Läuft heute zum dritten Mal und das passiert sehr, sehr selten. Es passiert einfach genau dann, wenn es ein What the Fuck-Tune ist, sprich ein Track, der mich dermaßen emotional berührt, dass ihn einfach immer und immer und immer wieder spielen muss. Jotto ist das mit seiner neuen North-EP und weißt du, das Geilste? Heute ist sie rausgekommen. Das heisst, den Track kannst du jetzt besorgen, natürlich auf den gängigen Download-Portal oder wenn du einfach nur einen Podcast hast, dann lade meine Sendung ab. www.slash-menschlix. Schönes Wochenende. der 9. Es ist Freitag oben. Es ist ein Wochenende auf einem Bruch. Und vor allem, du hörst SRF Virus. Ich bin der Mentalex und heute als oben habe ich die heutige Episode Mentalex Electronic, nämlich Several Resurrection, genannt. So. Und zu der Wiedergeburt, respektive zu der Wiederbelebung, da kommen wir jetzt auch gerade. Und zwar, hast du dich nicht schon gefragt, warum ist es seit langer Zeit sehr ruhig um den Superstar und den Massio Plex geworden? Ja gut, die ganze Deep House-Ära, die ist natürlich jetzt vorbei. Jetzt hat er gefunden, jetzt lässt er das Ganze mal ein bisschen Ruhe und wiederbelebt sein Techno-alter Ego, nämlich Matrick. Und 2009 hat der Massio Plex, das ist ein gebürtiger Kubaner, hat einen riesen Hit gelandet, und zwar beim Sven Veit auf Cocoon Music, nämlich Snorkel. Weitere Releases unter anderem auf Bedrock und Last Night on Earth sind released worden. Und jetzt steht eine neue an. Und heissen wird sie 7X7C. Das ist Matrick aka Massio Plex mit einer fantastischen, sehr transigen Techno-Nummer. Aus einer anderen Zeit, respektive weil sich in den letzten 17 Jahren, wo ich die Sendung auf SRF Virus macht, ja einiges angesammelt. Und zwar gehen wir jetzt ziemlich genau 11 Jahre retour. Das ist ein Track, wo ich wirklich Monate, wenn nicht sogar über Jahre, im Club Labyrinth damals noch gespielt habe. Und ich habe ihn geliebt. Mache ich natürlich auch noch. Darum habe ich ihn heute oben als ein Shake-Klassiker ausgesucht. Und zwar ist er von einer Dame namens Joyce Mercedes. Die hat den Track produziert und heisst The Golden Glow. Und der Zufall hat es damals, etwa vor 10, 11 Jahren, weil dass ich eine Buchung hatte in Amsterdam an einer Bedrock-Party zusammen mit dem DJ Remy. Und das Warm-Up wiederum, das hat eben die besagte Dame Joyce Mercedes gemacht. Ich fand, oh geil. Also, wenn sie schon so göttlichen Sound produziert, dann erwarte ich sehr viel als DJ. Gut, ich komme in den Club rein und es ist schon am Musik machen und ich stand dann langsam einmal ein bisschen irritiert in meiner jugendlichen Naivität vom DJ-Pult und fragte den Veranstalter, ich möchte nicht unhöflich sein, aber ist es wirklich eine Frau? Und er schaut mich mit ganz grossen Augen an und sagt, ja, ich kann das garantieren. Man muss aber dazu sagen, Joyce Mercedes liebt Gesichtsverwandlungen, um es politisch korrekt einigermaßen auszudrücken. Also sie hat alles sehr, sehr plastisch gesehen. Als DJ grandios und das, was sie uns hier hinterlassen hat, ist immer noch eine grossartige Nummer. Ist Joyce Mercedes mit Golden Glow. dermaßen talentiert. Nein, gut, der junge Mann. Und das ist nicht nur mir aufgefallen, sondern vor allem, und das ist noch viel, viel wichtiger, Oliver Kolecki. Der tut nämlich der Schweizer aus Lausanne, nämlich der Several Definition, seit geraumer Zeit wirklich fördern und pushen. Und das zurecht. Mit ein paar EPs und Remixen hat er schon brilliert. Und jetzt ist einfach ein Terrain, das neue und vor allem das erste Several Definition Solo Artist Album. Hey, los es einfach an. Es ist wirklich grandios gut. In der Konstellation, natürlich mit dem Label, Stil von Talent kann da nicht allzu viel falsch gehen. Passend zum Thema von der heutigen Sendung, nämlich Several Resurrection, brandneue Sounds, unter anderem das neue Album von einem Musiker vorgestellt, die neue Metric Massio Plex Schiebe und wirklich grandiose und super trendige House Sound von Kevin Joss. Er ist erst schon eingeschaltet, kein Problem. Auf srf.ch/mentrix bekommst du in einer guten Stunde den Podcast, sprich die dreistündige Sendung zum gratis Downloaden und Playlisten, die bekommst du natürlich auch dort.

Mio ist, wenn es wahr ist, ein italienisches Projekt und kommt in Bälde auf irgendeinem Label raus. Man findet es früher oder später garantiert raus. Das ist eine schöne Idee, was du am Wochenende machst. Denk. Gut, Freitag. Freitag oben, also wie heute, ist halt immer so ein bisschen Sache. Aber es freut mich natürlich umso mehr, dass du am Radio, respektive vor dem PC hockst oder wo du mich auch hörst. Vielleicht hörst du mich auch auf der SRF Virus App. Und ich würde dir empfehlen, morgen zu oben vielleicht einmal ins Nordstern nach Basel gehen. Dort gibt es nämlich ein All-Night-Long-Set. Von wem genau? Das erfährst du in einer kleinen, feinen Rubrik mit dem Namen SRF Virus Mental X Club Selection. Also, morgen zu oben, all night long im Nordstern in Basel, wo ich jetzt auf dem Schiff ist, nämlich Adriatic. Das DJ-Duo kann richtig, richtig cool und vor allem spacey werden, vor allem, wenn sie halt wirklich über eine lange Zeit rum, sprich, eine ganze Nacht Zeit haben zum Auflegen. Und Adriatic ist wie Animal Trainer. Ja, die sind einfach ziemlich cool und die vier Jungs machen das auch schon ziemlich lang. Du kannst natürlich auch morgens oben ins Hive in Zürich im Ausgang gehen. Dort spielt, sagen wir mal, einer, der seine absolute Peak so anfangs Nullerjahre hatte, nämlich der Timo Maas. Allerdings spielt der Timo Maas heute nicht mehr ganz der Sound, ist ja auch klar, hat sich weiterentwickelt, aber das muss man auch sagen, wo ein Co-Produzent, nämlich der Martin Butrich, verloren hat, ist es wirklich rapide Weg abgegangen. Einerseits mal seine Produktionen, seine Remixes, die schlicht und einfach keine Aufträge mehr hatten, und auch seine DJ-Sets sind sehr, sehr intellektuell geworden. In letzter Zeit gibt er wieder ein bisschen Gas und das dürfen auch ruhig im Hive. Und morgen oben Timo Maas zusammen mit dem Lewandowski in Zürich im Hive Club. Du kannst natürlich auch den Roman Flügel, einer von Sven Weziner Produzenten, hören. Die sind auch in Zürich zu Gast, allerdings im kleinen, feinen Club namens Zukunft. Hintergrundinfos über meine Sendung, Playlist, Podcast und alles, was du brauchen kannst, für ein langes, hoffentlich sehr ruhiges und kuscheliges, warmes Wochenende, findest du auf srf.ch/mindflex. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. der Effekt hat in den letzten 10, 11 Jahren ein paar wirklich satte und sehr gute Tracks und Remix produziert. Aber das hier, sein Wisdom Remix, das ist schon heftig geil. Zum zweiten Mal heute mit der Rotation Wisdom im Effekt Remix. Und genau mit diesem Track möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, ich kann euch eine Freude machen und dich ein bisschen aufwärmen. Ich bin ja schnell draußen und buh. Naja, okay. Was willst du? Es ist Anfang Oktober. Aber wenn es ja noch besonders feucht ist, nee. Feucht und kalt, nicht wirklich cool. Aber dafür hast du warmen Sound und in einer guten Stunde kriegst du die heutige Sendung zum gratis Downloaden. Heißt jetzt die Several Resurrection mit brandneuen Sounds von Ein Musik, von Kevin Jost, vom Massio Plex, von Several Definition und noch vieles, vieles mehr. Die Playliste bekommst du ebenfalls online auf srf.ch/mentlix und mein Podcast steht auch in der Stunde ready auf iTunes. Ich würde mich freuen, wenn du am nächsten Freitag ab der 7. wieder live einschaltest und vorbei bist. Ab dem bin ich wieder hier im Radiostudio hinter den Turntables am Shaken, am Sets spielen und mit dir ins Wochenende reisen. Komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Thank you.